Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und bevor wir anfangen, möchte ich gleich eines sagen. Wir haben letzte Woche etwas Großes verpasst. Denn wir hatten letztes Mal 30-jähriges Jubiläum. Der 30-jährige Krieg, den wir beide führen gegen dumme Influencer, nicht markierte Werbung und alles, was uns aufregt, der ist jetzt seit Januar und wir sind jetzt bei 30 Folgen angekommen gewesen. Eigentlich wollte ich da eine Ansprache für, ich hatte mir so viel aufgeschrieben und jetzt ist es Folge 31. Du hast es einfach verpasst. Es ist zu spät. Ja. Wie dumm. Aber anders als im 30-jährigen Krieg wird hier am Ende nicht irgendwie Frieden geschlossen. Genau. Es geht weiter. Es geht einfach weiter und wir möchten 100-jährige Krieg wird es. Wir möchten an dieser Stelle mal Danke sagen. Das macht man so bei Jubiläen. Man bedankt sich bei allen, die dabei sind, die einen auch so weit gebracht haben. Das wären dann namentlich deine Mutter und meine Mutter. Mhm. Danke dafür, liebe Muttis. Und wir kommen heute zu weiteren Muttis, unter anderem Montana Black. Für den gibt es ein Update. Und die größte, Mutti will ich gar nicht sagen, zu nettes Wort, für Julian Reichelt. Den nehmen wir uns mal heute vor. Falls ihr den nicht kennt, Bild-Chefredakteur und ziemlich widerlicher Kerl in einem. Dazu haben wir noch Trump, das beschreibt ihn auch, außer dass er kein Chefredakteur ist. Das ist jetzt, eigentlich kann man für Trump fast eine eigene Kategorie in diesem Podcast auch machen. Melina Sophie, YouTuberin, hat was Nettes gebracht. Und YouTube hat sich natürlich auch mal wieder überlegt, hey, wir waren schon länger nicht mehr in dem Podcast, lass uns doch mal wieder was machen, was die Leute aufregt. Das alles gleich nach der Werbung. Robin, was hast du heute den Leuten zu verkaufen? Die heutige Folge wird euch präsentiert von Lästerschwestern. Folgt uns auf allen Plattformen und abonniert auf Spotify und überall. Es gibt zwei Updates diese Woche. Und zwar, einmal möchte ich eine Sache sagen. Ich habe letzte Woche auf einer Party Aaron Troschke getroffen. Und Aaron kam zu mir und hat gemeint so, der hat wirklich gesagt, er hört den Podcast ab und zu. Und wir haben in der Vergangenheit hier ja die eine oder andere Sache gesagt, die vielleicht nicht ganz so nett sind. Aber offenbar auch eine, die unwahr war. Ich hatte nämlich neulich mal gesagt, dass er bei Reach Hero, der Plattform, wo er arbeitet, sich alle Placements selber zuschustert. Er hat gesagt, das ist nicht so. Es sind nicht alle. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er meinte, das ist nicht so, da habe ich offensichtlich Bullshit erzählt und das machen wir hier eigentlich klassisch immer so, dass wenn wir... Wenn jemand etwas ohne Beweise behauptet, sagen wir, okay. Ja, wobei, also es wirkte schon so als... Nein, absolut. Ich meine, die Unternehmen... treffen wir die Entscheidung selber, das trifft ja nicht die Plattform. Die Unternehmen sagen, wir finden dich cool oder nicht. Ich natürlich, glaube, Aaron ist mittlerweile groß genug, dass genügend andere Unternehmen auf ihn zukommen, dass er da seine eigene Plattform gar nicht braucht. Nichtsdestotrotz wollte ich das gerade rücken und damit sei es drum. Das andere Update beschäftigt sich nun aber mit Montana Black. Denn wir hatten euch neulich erzählt, dass Montana Black in so eine Sexismusnummer involviert war. Hier ganz kurz die Kurzfassung. Montana Black ist dumm. Nein, Quatsch. Der hat... direkte Verleumdungsklage am Hals hier. Ja gut, Verleumdung müsste ja bewiesen werden, dass es anders ist. Könnte ich immer diesen IQ-Test ausfüllen? Ich glaube gar nicht, dass er so blöde ist. Ich hatte einen Kommentar bei World Wide Wohnzimmer, um die soll es gleich gehen, geschrieben, wo ich drunter schrieb, dass er... Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was mit ihm war, falls das jemand verpasst hat. Montana Black war in einer der letzten Folgen drin, weil er eine Twitter-Userin, die feministische Inhalte postet, hart sexistisch angemeckert hat. So würde ich mal nennen. Sie hatte sich wegen Manspreading beschwert, also Männer, die in der S-Bahn sitzen und die Beine zu weit auseinanderpacken. Er hat sie direkt als Schlampe bezeichnet, beziehungsweise gegen sie gewettert. Dann ging so eine Diskussion los. Er behauptete, sie wäre eine Männerhasserin. Sie hat ihr Ding mit dem Feminismus durchgezogen und am Ende waren da zwei Lager, die nicht zueinander gepasst haben. Und da haben die beiden Jungs von Worldwide Wohnzimmer, die immer dann hellhörig werden, wenn es irgendwo einen Klick mehr abzugreifen gibt, natürlich die Öhrchen gespitzt und ihn eingeladen. Die haben letztes Mal schon Leon Mascher da gehabt, da dachte ich mir schon so, huiuiui. Jetzt nochmal zu dem Mert Batan-Thema, hatten sich Shirin David da. Sie sind schon gut dahinterher, wenn quasi irgendein YouTuber gerade den Skandal verwickelt ist, den dann in die Sendung einzuladen. Und bei Shirin David war das damals aber so eine Sache, die ich cool fand, weil sie nicht eben Mert eingeladen hatten, denen man einfach keine Plattform geben darf, sondern Shirin, die dann auch offen kritisch mit sich selbst umgegangen ist. Und das war sicherlich, das hatte das sollte schon eine gewisse Wirkung erzielen und es hat es sicherlich bei vielen auch getan. Trotzdem fand ich es gut, dass sie das sich A, dem gestellt hatte und B, das nochmal gerade gerückt hat. Hier in dem Fall war es zum Beispiel so, dass sie Leon Mascher da hatten. Und Leon Mascher hat das, ich meine, eigentlich war es so eine Selbstdemontage, der hat sich so, ne, er ist ein Clown und da ist wirklich, bei dem ist gar nichts dahinter. Der Typ ist wirklich ein hohler Clown und das sieht man in diesem Interview, gerade im Hater-Interview, der kichert sich da eins zurecht, das ist wirklich das Peinlichste von all den Hater-Interviews. Witzigerweise schrieben aber ganz viele darunter, dass sie ihn irgendwie noch als menschlich erkannt haben wollen darunter. Fand ich schon nicht cool, dass sie dem eine Plattform gegeben haben. Und hier ist es jetzt so, dass sie Montana Black eingeladen haben. Und dann dreht sich das Thema irgendwann auch in diese Richtung. Da sprechen sie ihn auf diese Sexismus-Sache an. Und da sagt er dann so Sachen wie, er würde das immer wieder so machen. Die Alte war blöde. So dieses Ding. Und sagt aber auch so Sachen wie, ich will ja kein Vorbild sein. Vorbild, das ist eigentlich die Sache der Eltern. Ja, ja. Die müssen das doch machen. Und ich mache ja nur meine Videos. Die Kinder dürfen die ja gar nicht gucken oder sollten ja nicht gucken. Da müssen die Eltern dann hinschauen. Und das ist eine Sache, die so dämlich ist. So, weil das hat mir Desio, glaube ich, schon mal gemacht, dass er gesagt hat, so, ich will aber kein Vorbild sein. Ja. Und dann habe ich einen Kommentar bei Worldwide Wohnzimmer gepostet, wo ich geschrieben habe, meine Fresse, er begreift es halt einfach nicht. Du suchst dir nicht aus, ein Vorbild zu sein. Ja. Du bist im Zweifelsfall. Gerade mit der Reichweite bist du auf jeden Fall eines. Und wenn ich an der Ampel stehe und die ist rot und ich gehe rüber, dann bin ich auch ein Vorbild und zwar ein schlechtes. Für das kleine Kind, was daneben steht und hinterher rennt und überfahren wird. Ja. Ne? Also dieses, das aber ich wollte gar kein Vorbild sein. Ja. Ist nicht meine Schuld. Ja, genau. Ach so, na dann ist ja alles gut. Gehen Sie einfach weiter. Weißt du, das wird schon von Mutti, von Kindheits an wird uns das eingeprägt, dass man in gewissen Situationen sich so zu verhalten hat, dass andere, die dann daneben stehen, sich das vielleicht nicht abgucken, dass du ein Spinner bist. So. Ja. Und dann sich hinzusetzen und das so zu sagen. Mit meiner Tochter merke ich das auch ganz krass. Die ist ja zwei, wird jetzt zwei. Und die achtet natürlich extrem darauf, was andere Kinder, aber auch Erwachsene machen. Und da muss man als Eltern, aber muss auch in dem Umfeld vorsichtig sein, wenn ältere Kinder dann zum Beispiel mal irgendwie von irgendwas runterspringen oder sowas, was sie in ihrem Alter locker schaffen, versuchst du halt auch drauf zu klettern und auch runterzuspringen. Ja, ne? Und dann musst du halt auch den älteren Kindern sagen, ja, so, ey, pass mal auf, da ist ein kleines Kind dabei, sei vorsichtig, was du tust, weil die macht ja alles nach. Und das Ding ist, das hört halt nicht auf. Ja. Das ist dann in anderer Form, wenn du 14, 15, 16 bist vielleicht. Ich meine, Kinder sollen sich ausprobieren. Ne? Ja. Also es ist ja, ich meine, Kinder müssen auch hinfallen. Und aber sie müssen vielleicht nicht ausprobieren, wie es ist, ein Sexist zu sein. Ja, also er sagte dann zum Beispiel Sachen wie, ich wusste das ja auch, dass er Max zum Beispiel geschrieben hatte. Max hat ihn auch öffentlich kritisiert und dann schrieb Hand er of Blood. Hand of Blood und schrieb Hand of Blood dann, aber dann ist es auch keine Vorbildfunktion, mit einem Bier auf dem See. Ja, hatten wir letztes Mal schon erzählt. Ja. Dieses Whataboutism, das wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatten, kam dann gleich zum Einsatz. Du warst doch auch das eine Mal, als du irgendwas gemacht hast, auch nicht zu 100% ein Vorbild. Und jetzt in dem Video kam als Beispiel, dann dürfte man ja auch keine PUBG-Streams machen, weil das Spiel ist ja ab 18 und das wäre ja dann irgendwie nicht erlaubt. So, und da dachte ich mir, du kannst doch, wenn du eine gewisse Reife hast und die, also er scheint ja das Herz zumindest am rechten Es geht Fleck ja auch nicht nur um Kinder. Also es gibt ja auch mehr als genug 25-Jährige, die sagen so, ja, die hat recht, die eben, ist eine Schlampe. So, und das ist, du kannst doch nicht einen PUBG-Stream ab 18 gleichsetzen damit, dass du da deinen Sexismus offen auslebst und den dann all deine Follower auf Twitter siehst. So, das ist doch was völlig anderes und da muss doch jeder mit einer gewissen Reife dahinter blicken können. Das habe ich dann gepostet und rate, wieso die Kommentare waren. Also klar, das bei Worldwide Wohnzimmer sind dann eher nicht so unsere Leute, die dann so mitleben. Da sind natürlich seine Leute dann auch mit dabei. Genau, du hast dann natürlich die Leute, die schreiben, mimimi, rumheulen, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, das übliche, dieses übliche Hin und Her, aber du hast halt auch so Sachen wie, du bist Abschaum, verpiss dich, get alive, halt doch einfach die Schnauze. Was machst du, Schwuli, hier? Den Kommentar finde ich am besten. Ja. Weil ich quasi dein Argument so, ey, sei doch mal ein besseres Vorbild. Und die Community kommt aus jungen Kids wahrscheinlich, die genau das Gleiche machen, was er gemacht hat. Nämlich Leute mit sexuellen Begriffen und so weiter beleidigen. Ja. Und belegen quasi dein Argument in dem Moment. Das ist halt, es ist wirklich so, ich dachte mir dann so, ach, wo haben sie wohl diese Ausdrucksweise her? Klar haben sie die nicht nur von Montana Black, aber es ist schon interessant. Aber er könnte sich ja dagegen stellen. Und ich muss ehrlich sagen, was ich super schade finde. Der doch nicht, der sieht das doch gar nicht ein. Nein, der versteht das ja nicht. Aber müsste eigentlich. Das ist ja das, worüber sie alle beschweren. Was ich super schade finde ist, ich mag die Jungs von Worldwide Wohnzimmer sehr, Kollegen, die ich schätze, die eine Show machen, die ich super gerne machen würde. Ich finde, dass sie in solchen Situationen versagen. Ja, ganz klar. Absolut. Also sie haben diese Chance, die Leute einzuladen, und ich finde das ganz toll, was sie da, dass die öfters ja mal im Himmel und Hölle bewegen, um diese Leute ranzubekommen. Die haben die dann, die verdienen jeden Klick, den sie dafür bekommen, aber du kannst dich dann meiner Meinung nach nicht hinsetzen und keine Gegenfrage stellen, ja, keine Gegenposition beziehen, also genau, oder nicht zumindest vielleicht auch die Person dann anfragen, ja, die von ihm beleidigt wurde und deren Position mal gegenstellen. Genau in dem Moment, in dem er das sagt mit, ich will kein Vorbild sein, sitzen halt Dennis und Benny da und sagen, Da musst du auch sagen, aber bist du nicht ein Vorbild? Du musst auch irgendwie eine, genau, Rückfrage stellen, irgendwie, du musst irgendwie kritisch das hinterfragen, sonst gibst du ihm einfach nur eine Plattform, er kann sagen, was er denkt, und natürlich kommentieren die Leute dann da drunter, ja, und sagen so, ja, doch gesagt, er ist kein Vorbild, dann glaube ich ihm das ist ja logisch, aber wenn du dann nicht als Moderator dann sitzt und sagst, hey, warte mal, ja, ja, dann versagst du in dem Moment als Moderator. Es gibt einige wenige kritische Stimmen, die man dann darunter auch immer wieder lesen kann. Aber die viele sind dann auch so, unter meinem Kommentar war eigentlich einer der besten, beziehungsweise dümmsten, wieso kritisierst du eigentlich ihn? Das Video ist doch nicht von ihm, das ist von Worldwide Wohnzimmer. Kritisier doch die. Also für den gilt ganz klar, Kritik ist nur dann möglich, wenn der Urheber und derjenige, der, ja, Scheiße im Video gebaut hat, ein und dieselbe Person sind. Ja. Also mit solchen Menschen hast du da zu tun. Das ist halt wirklich so, es können halt wirklich nur Kids sein, die dann aus Puste in Du kriegst ja auch nicht 1 Million Follower auf Twitch mit Fortnite, ohne dass deine Zielgruppe größtenteils Kinder sind, ja, das kommt ja noch dazu. Ja, ja. Aber trotzdem, also gerade Dennis und Benny sind schlaue Kerle und sie sind auch vor allen Dingen schlagfertig. Also ich manchmal befürchte ich in Anführungszeichen, dass sie das auch ein bisschen bewusst machen, weil, klar, mich anzuecken. Wenn wir beide da sitzen würden und wir würden das moderieren und würden solche kritischen Fragen stellen, kommt beim nächsten Mal keiner mehr. Ja. Und das musst du natürlich, das musst du ein bisschen ausbalancieren, aber dann mach's vielleicht nicht im Interview, sondern sag hinterher deine eigene persönliche Meinung dazu, wie du das denkst oder so. Ja, zeig dann zumindest ein bisschen Haltung. Aber dann steht's, halt. Also, steht separat und er kann wieder nicht drauf reagieren, exakt, ist auch, ja, journalistisch schwierig, aber, ja, irgendwie musst du in dem Moment, wenn du eine große Zielgruppe erreichst, also ich finde das. Das ist gerade komisch, weil Funk ja eigentlich einen Bildungsauftrag hat und sie sind Teil von Funk. Und wenn du dann halt. Ich würde das jetzt nicht an Funk festmachen, weil die lassen bei solchen Sachen ja eigentlich jeden Freiraum. Also ich glaube, bei Funk sind die Inhalte ja auch sehr thematisch gegliedert. Und ich glaube nicht, dass die beiden in den Bildungsauftrag reinfallen, sondern das ist eher Unterhaltung. Das ist ein anderer Bereich des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Darf meiner Ansicht nach aber dann trotzdem irgendwie so einen bildenden Mehrwert haben. Ne? Also klar, bildend ist es in jedem Fall. Jeder weiß jetzt mehr über Montana Black, aber ich finde es halt schade. Es ist eine verpasste Chance in dem Moment, die sie immer wieder gerne verpassen. Aber ich würde das nicht an Funk festmachen, weil selbst wenn sie nicht da wären, würde ich auch sagen, ich finde es trotzdem nicht gut. Also, Funk habe ich gar nichts gesagt. Also. Du kommst schon wieder in deine. Weil du meinst, weil sie bei Funk sind, müssten sie das deswegen noch eher machen. Ich würde den Kritikpunkt immer anbringen, also, wenn jemand mit seiner Reichweite jemand eine Plattform bietet, dann musst du das in einen gewissen Kontext drücken. Ich meine, das wäre, das ist in dem Fall jetzt kein großes Drama, muss man sagen. Ne? Also ich finde schon zwar, dass Sexismus eben ein Thema ist, was man besprechen kann. Hier ging es nur um die Vorbildfunktion. Aber ich stelle mir das so vor, hätten sie damals Mert eingeladen und hätten dann gesagt, so, wie siehst du denn das mit Schwulen? Er hätte gesagt, ja, die sollten alle sterben. Und dann, okay, aha, ja. So, also spätestens dann muss man doch sagen, so klar, den haben sie wahrscheinlich auch genau deswegen nicht eingeladen. Aber die beiden haben, und das habe ich in der letzten Zeit immer wieder gesehen, eine sehr, sehr, sehr geringe Schmerzgrenze, wen sie einladen würden und wen nicht. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie jeden eingeladen haben. So, also die noch nicht da waren, sind halt einfach zu verpeilt. Was ich auch nicht schlimm finde. Also ist ja, finde ich voll okay. Ja, wie gesagt, so ein Mert hat da nicht zu sitzen. Also dem darfst du keine Plattform geben. So, ich finde, es gibt Menschen, die haben gar kein Recht, nochmal ein Argument aufzubringen. Finde ich schwierig. Also wenn man das jetzt ganz in eine andere Richtung schwingt, dass ja zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunks und mit der Parität, dass du zum Beispiel halt immer jemanden auch von der AfD da sitzen haben musst, hat Hart aber Fair zum Beispiel, war das, glaube ich, die gemacht haben, so, okay, nachdem Alexander Gauland irgendwie so hart krass über die Stränge geschlagen hatte bei irgendwas, meinten sie, passen Sie auf, sie dürfen nicht mehr in die Sendung, aber wir laden niemand anderen von der AfD ein, denn aber niemand, ja, der quasi solche Aussagen trifft. Gut, aber wenn jemand sagt, so, ich hasse Schwule, dann möchte ich zu diesem Thema von ihm kein weiteres Wort mehr hören. Absolut. Ja, das ist eine Meinung, die hast du, da kannst du nicht rechtfertigen lassen. Das ist ja das, was ich neulich auch meinte, ja, mit den, es gibt so Dinge sozusagen, du kannst dich da zwar selber rechtfertigen, aber es ist ja, du wirst ja nicht in irgendeiner Form umgestimmt und du musst da wirklich vorsichtig sein, wen du da präsentierst. Und gerade bei sowas, was ja schon, also YouTube hatte das, glaube ich, runtergenommen, das Video von Mert, unter anderem, weil sie halt wirklich meinten, das bricht deutsches Recht, das ist volksverhetzend teilweise schon. Oder was weiß ich, das damals war, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall grenzwertig an einer Straftat. Und in solchen Momenten, klar, dann ist es auf jeden Fall klar, dass du jemandem keine Plattform mehr gibst. An sich finde ich es nicht schlimm, Leute einzuladen und mit denen zu sprechen. Haben wir im Podcast ja auch mal immer wieder so mit dem Gedanken gespielt und uns am Ende dann dagegen entschieden. Aber kontroverse Leute quasi zu interviewen und quasi eine gute Gegenposition zu liefern, kann super gut funktionieren, aber da musst du auch ein richtig guter Interviewer sein. Ja. Also dann kannst du nicht, ne, weil also das, wenn du dir das Interview von Leon Mascher anguckst, der kichert sich da durch seine Antworten, die sind halt auch immer so ein bisschen, die sind dann zynisch beladen, beziehungsweise er weicht den Sachen aus und da hätte ich mir gerade von Dennis gewünscht, so dass dann mal noch eine Nachfrage kommt oder dass er dann ein bisschen stichelt, so, weil vielleicht, also ich hätte gerne gesehen, dass der mal eine reale Antwort gegeben hätte und vielleicht so ein bisschen, vielleicht ein Schuldzugeständnis oder dass er sich entschuldigt oder so, aber er hat sich da so durchgekichert und ist dadurch darum herumgekommen, dass man hinterher sagt so, ey, okay, da ist der ist ja jetzt so halbwegs positiv daraus rausgegangen aus der Nummer. Und das fand ich, ist auch so ein, leider so eine schwierige Sache. Und um nochmal auf diese Vorbildsache zurückzukommen, ich kann absolut nicht verstehen, wie jemand wie ein Montana Black, der, wie gesagt, ich hatte im Kommentar darunter geschrieben, ich finde das cool, dass der das Herz offenbar am rechten Fleck trägt. Alle sagen ja immer, er ist der Realste, er macht den Mund auch auf, das finde ich auch eine gute Sache. Aber wenn dafür das Hirn in den rechten Momenten ausschaltet, dann ist dem Ganzen auch nicht geholfen. Mhm. So, das macht den auch nicht viel sympathischer. Und das ist offenbar mehrfach in dem jetzt der Fall gewesen, weil ich gerade sowas wie mit dem Vorbild, wie kann man das nicht verstehen, dass, also selbst Karl-Heinz zu Hause ist ein Vorbild, für wen auch immer er das ist. Ja. Aber du kannst nicht einfach sagen, nee, bin ich jetzt nicht. Du bist es halt einfach. Du suchst es nicht aus und damit ist die Sache gegessen. Wo wir schon bei jemandem sind, der den Mund aufmacht und sagt, was er denkt, Donald Trump wird das ja auch immer nachgesagt. Und auch da scheint das Hirn in den entscheidenden Momenten oder eigentlich in allen Momenten auszuschalten, weil jetzt in der letzten Woche. Das ist Woche, so dein Lieblingsthema. Das ist mein Lieblingsthema, weil ist so, es ist auch. Ihr müsst euch das so vorstellen: Ich sitze zu Hause, denke an nichts Böses, will mir gerade wieder den neuesten Gina Wild-Porno angucken und dann kriege ich plötzlich, bim, WhatsApp geht an und dann hat der Robin, weiß ich schon, irgendwas hat Trump gerade wieder gemacht. Es ist, weil das Ding ist, es liest sich halt wirklich, also auch von Tag zu Tag, es ist einfach mega unterhaltsam, es ist so ein krasser Politthriller und ich weiß jetzt schon, das muss, wenn es verfilmt wird, auf jeden Fall als Serie verfilmt werden, weil du es in den Film gar nicht unterbringen kriegst und selbst dann werden die Sachen verwässern müssen, weil am Ende in 10 Jahren keiner mehr glaubt, dass das wirklich passiert ist. Es ist so krass. Jetzt ist nämlich ein neues Buch erscheint jetzt und das ist jetzt, es gab ja schon mal ein Buch über Trump, was auch krasse Wellen geschlagen hat. Das war von Michael Wolff, der jetzt nicht so der, renommierteste Journalist in dem Bereich ist. Aber das Buch, was jetzt rauskommt, ist wirklich von dem Typen, der über jeden Präsidenten, den in seiner Lebzeit es irgendwie gab, ein Profil geschrieben hat. Bob Woodward, hat damals unter anderem dazu geführt, dass Nixon gestürzt wurde. Er hat die Watergate-Affäre mit aufgedeckt mit seinem Kollegen. Gibt unter anderem einen Film mit Robert Redford und Dustin Hoffman über ihn. Und der gilt als einer der präzisesten Recherchierer und einer der genauesten Beobachter aller Präsidenten der letzten Jahre, hat, wie gesagt, über alle ein Buch geschrieben und so jetzt auch über Trump. Und auch er führt hunderte Interviews mit lauter Leuten, hat das auch alles protokolliert, also er hat die ganzen Beweise, ist alles aufgenommen, wie hunderte Stunden an Material gesammelt. Mhm. Und in diesem Buch stehen halt so geile Sachen drin. Da ist jetzt gerade noch was oben drauf gekommen, wo jemand noch in der New York Times anonym aus dem Weißen Haus geschrieben hat, dass er sowas auch macht. Ich habe gestern nur das Transkript des Audio-Tapes gesehen, dass Bob Woodward und der hat ja telefoniert mit Trump und das hatte auch die Washington Post, glaube ich, veröffentlicht. Ja, weil er nämlich auch mit Trump reden wollte, aber Trump das irgendwie behauptet hat, er hätte irgendwie keinen Kontakt gehabt und das stellt er da so ein bisschen auch bloß. Ja. Aber worum es in dem Buch ging und was jetzt in der letzten Woche so viel Wellen geschlagen hat, unter anderem hat einer der höchsten Mitarbeiter des Weißen Hauses offengelegt, beziehungsweise haben Kontakte, die zu dem wieder nahestehen, etc., das offengelegt, dass in mehreren Fällen wohl wirtschaftlicher oder politischer, weltpolitischer Schaden verhindert wurde, weil Trump aus irgendeiner Laune heraus irgendwas mega Schädliches machen wollte, wie zum Beispiel aus NAFTA austreten oder Raketenabwehrsysteme aus Nordkorea an die kalifornische Küste verlegen, was den komplett, also Raketenabwehrsysteme sind ja dafür da, dass sie auf der ganzen Welt Rakete abschießen können, nicht nur an deiner Küste, weil das dauert viel länger, also egal. Aber auf jeden Fall hat der, es wurde zweimal geschafft, das zu verhindern, indem er einfach auf Trumps Schreibtisch das Gesetz, was gerade unterschrieben werden sollte, einfach runterstibitzt hat, sodass Trump es nicht mehr unterschreiben konnte. Und Trump war dann einfach zu dusselig, sich daran zu erinnern, dass er es eigentlich machen wollte und hat es dann einfach vergessen. Und es gibt mehrere Fälle davon, dass auch Leute im Weißen Haus davon berichten, dass es eine ganz, ganz vergiftete Atmosphäre sei. Ja. Er sei wohl ein schlimmer Choleriker, der würde manchmal, sich dauernd umentscheiden. Manchmal mehrere Stunden sogar einen ganzen Beraterstab zusammenschreit. Und am Ende niemand mehr so richtig weiß, was hat er jetzt eigentlich gerade gewollt und so. Also wirklich wie man ihn sich vorstellt, so einen fünfjährigen Wutknopf, der immer dann, wenn man ihm die Rassel zu lange wegnimmt, seinen Tobsuchtanfall bekommt. Das ist wohl jetzt quasi bestätigt worden. Ich persönlich finde es schwierig, weil das Buch so, ne, also der Woodward, der hat so ein Renommee, sodass man wirklich sagen kann, dem glaubt man auch da drüben. Das ist gerade so ein Ding, wo da drüben ganz viele sagen, oh, bei dem hören wir jetzt mal hin. Also selbst Trump hatte in seinen Tweets geschrieben, der hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. So, oder mehrere Glaubwürdigkeitsprobleme. Er ist nicht so weit gegangen zu sagen, es ist fake wie immer. Das war immer sehr, fake. Das fand ich sehr interessant, dass er diese Wortwahl genutzt hat. Ich fand es aber trotzdem komisch, wie viel Aufmerksamkeit das bekommen hat, weil jemand ein Buch schreibt. Und ich fand es auch komisch, dass Bob Woodward ein Buch geschrieben hat, das auf so vielen Zweit- und Dritt- und Viertaussagen basiert. Also ein Buch zu machen über einen Präsidenten, das im Grunde nur beinhaltet, der hat gesagt. Ja gut, er nutzt natürlich auch noch andere Quellen, also Beweise aus Dokumenten und so weiter. Ja. Aber klar, es ist natürlich die Frage, wie willst du das sonst schreiben, ohne dass du dich, aber das sind natürlich in dem Fall, was auch dazu sagen, und das ist das Spannende, die Leute, die mit ihm geredet haben, sind ja jetzt keine Demokraten, sondern das sind Republikaner und das sind Leute, die mit Trump arbeiten, die ihm das gesagt haben, weil jetzt kam nämlich noch in der New York Times ein anonymer Bericht raus, wo die New York Times das auch komplett bewiesen, gewettet, es ist alles safe, das ist ein echter Mitarbeiter, hochrangiger Mitarbeiter aus dem Weißen Haus. Es wird sogar vermutet, dass das der Vizepräsident sei, Vizepräsident Mike Pence, anhand von einem Wort, was er benutzt hat, das war Quatsch, Wort, was irgendwie er immer benutzt, kommt auch Lodestar, das ist so ein Wort, das benutzt keiner in den USA, außer Mike Pence, aber auf jeden Fall in diesem Artikel schreibt er selber, ich bin die Resistance, ich bin die Rebellion im Weißen Haus, ihr müsst euch keine Sorgen machen um Trump, weil Trump ist psychisch instabil. Wir haben sogar, das kam ja auch noch raus, haben sogar schon aus dem Weißen Haus raus Psychiater eingeschaltet, weil wir so viel Angst hatten, dass er gleich durchdreht. Der White House Counsel, der Anwalt des Weißen Hauses, hat zugegeben, dass sie Robert Mueller, dem Special Counsel in dieser Russland-Investigation. Dem haben sie geraten, lieber keine Fragen zu stellen. Genau. Oder so. Sie haben wohl ein Testinterview mit Trump gemacht, wie er da reagieren würde, und haben ihm gesagt, so, ne, du bist da unter Eid und so weiter. Und er hat wohl sich 30 Minuten lang in Lügen verstrickt. Also er hat einfach nur einfach völlig random Sachen behauptet, die einfach so leicht zu beweisen sind. Und daraufhin hat der wohl zu dem Robert Mueller gesagt, pass auf, wir wissen alle, hier ist irgendwas nicht koscher, aber pass mal auf, wenn du den interviewst, das wird sofort geleakt, das wird sofort öffentlich, ist ja klar, das ist die größte Gefahr für die nationale Sicherheit, weil dann international jeder 100% sicher ist, dass Donald Trump ein Hardcore-Vollidiot mit der mentalen Kapazität eines Sechstklässlers ist. Yeah. Ne? Und dann hat Robert Mueller wohl gesagt so, okay, ja, das ist tatsächlich ein Argument, über das wir mal nachdenken müssen, weil das kann tatsächlich sein, dass es einfach eine Gefahr für die nationale Sicherheit ist, wenn der Präsident nicht zurechnungsfähig ist. Und jetzt wird wohl viel wieder darüber diskutiert, ob man nicht das 25. Amendment nutzt. Das ist für Fälle, dass Präsidenten eben krank sind oder psychisch nicht mehr da sind, gibt es die Möglichkeit, dieses Amtes zu entheben. Also so was anderes als Impeachment. Das wäre alles so super. Und es ist so krass. Ne? Und dann sagt halt ein hochrangiges Mitglied aus dem Weißen Haus in der New York Times öffentlich, ihr müsst euch keine Sorgen machen um Trump, weil das stimmt alles, wie der so ist. Der ist einfach mega durchgedreht und also der ist nicht zu halten. Aber es gibt ja Leute wie mich, die ihn manipulieren und ihm die Sachen unter dem Haus wegkommen und die das Land schützen, sodass die Republikaner trotzdem noch ihre ganzen Steuersenkungen durchbringen können, ja, und so weiter. Hat natürlich auch viele Leute wieder wütend gemacht und sagen so, ey, wenn du Beweise hast, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht zurechnungsfähig ist, dann musst du damit mit deinem Namen nach außen kommen. Du musst du die Welt retten. Was ist, wenn du mal nicht da bist, wenn er plötzlich eine nukleare Rakete losschießen willst? Du kannst doch nicht sagen, du rettest die Welt, weil du ab und zu mal ein Dokument von seinem Schreibtisch klaust. Ich hatte gelesen, dass er wohl mehrfach einen direkten Tötungsbefehl über Assad rausgegeben hat an seinen höchsten Militärkommandanten. Und er ist der Oberbefehlshaber, ja, genau, er darf sowas sagen. Er kann das sagen und er hat dann im Tobsuchtanfall bekommen, hat wohl gesagt, so bringt die alle um, bringt so viele wie möglich da unten um. Woraufhin der Typ am anderen Hörer aufgelegt hat und gesagt hat, nee, machen wir nicht. Er hat sonst sich zu seinen Leuten umgedreht und sagte so, ja, okay, nee. Und das muss wohl da super oft passieren. Und du musst das, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Der hat die Befehlsgewalt. Und wenn der kriegt einen Anfall und sagt so, Leute, ich habe gerade die Lester-Schwestern gehört, die beiden müssen sterben. So, dann hast du hier morgen ein SWAT-Team drin und dann ist es das gewesen mit Robin Blases und meinem super YouTube-Kanal, die super viele Videos jeden Monat hervorbringen. Eine Sache, die auch noch super krass ist eigentlich, das ist, finde ich, das Beängstigende. Durch dieses Buch und auch durch diesen New York Times-Artikel jetzt ist natürlich Trump darauf aufmerksam geworden, dass seine eigenen Mitarbeiter ihn die ganze Zeit manipulieren und ihm die Sachen unter den Fingern wegklauen und seine Befehle nicht ausführen. Ja. Es hat sich natürlich auch wieder mega aufgeregt auf Twitter, dass die den Namen rausgeben sollen von der Person, die das geschrieben hat, dass sie das der Regierung sagen müssen, weil das wäre Verrat und bla bla bla. Und das Problem ist halt jetzt, die haben halt dadurch, dass sie jetzt sagen, so, ja, warte mal, wir halten das heute die ganze Zeit unter Kontrolle, sorgen sie jetzt dafür, dass sie es wahrscheinlich nicht mehr unter Kontrolle halten können, weil Trump wird natürlich jetzt mega paranoid, dass da im Weißen Haus Leute gegen ihn arbeiten. Also mega skurril, es geht weiter. Ich finde es einfach super spannend. Ich habe eigentlich Bock, einfach diese Serie zu schreiben und zu verfilmen, einfach weil es so crazy ist. Aber ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Genau, ich habe es hier schon mal aufgemacht gerade, während du geredet hast. Ich habe nämlich dieser Tage eine Mail bekommen von meinem Netzwerk. Mhm. Ich bin jetzt ja bei DiviMove und die haben von YouTube selbst eine neue Richtlinie bekommen, ist die neuen YouTube-Policies. Und das Ding fing an mit 3 Ausrufezeichen, New Penalty, also neue Strafe, und endete dann mit 3 Ausrufezeichen. Und zwar ist es so, dass sich YouTube jetzt was Neues ausgedacht hat, was ich witzigerweise noch nirgendwo gelesen habe. Mhm. Also offenbar gehen da jetzt entweder gerade nur E-Mails rum und die bekommen nur sehr wenige Leute, dann hört ihr es hier gerade zuerst bei den Lester-Schwestern. Oder aber das Ding ist so eine Sache, die vielleicht stufenweise oder so ausgerollt wird. Ich kann es mir nicht anders erklären. Es ist so, dass YouTube künftig, wenn sie Content von Dritten auf deinem Kanal feststellen, sprich alles, wo du auf deinem Kanal Fremdinhalte nutzt, alles, wo nicht du selbst deine Stimme, wo du nicht selbst Musik gemacht hast, was du benutzt, wird dein Kanal für 30 Tage gesperrt, also wird die Monetarisierung gesperrt. Das heißt, 30 Tage bekommt ein YouTuber kein Geld. Und was da nochmal sehr interessant ist, sind 2 Regeln. Erstens, es ist nicht garantiert, dass das zurückgestellt wird. Du musst danach dich wieder für eine Monetarisierung anmelden. Mhm. Du musst quasi in so einen Registrierungsprozess wieder reingehen. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Prozess, der Zeit dauert. Genau, der so eine Zeit dauert. Und das fand ich sehr interessant, es ist nicht möglich, diese Entscheidung anzufechten. Du kannst denen nicht schreiben so, hey, hallo, da gibt es doch jetzt, da folgende Dinge sind der Grund, weil sie schreiben direkt, es ist nicht möglich, das anzugreifen. Und das hat gleich mit der dritten Regel zu tun. Und die fanden wir beide. Also das ist der Setz der Abstrusität die Krone auf. Es gilt auch für Content, an Content von Dritten, an dem du die Rechte hast. Ja, und da stand irgendwie mit der Begründung, YouTube möchte damit dafür sorgen, dass es mehr Kreativität auf der Plattform gibt und Leute mehr eigenes Zeug erschaffen. Was das bedeutet ist, dieser letzte Zusatz bedeutet übersetzt, Creative Commons, also alles, was du bei Google, manchmal benutzen wir Bilder zum Beispiel über Creative Commons. Wenn du bei Google Creative Commons eingibst, bei der Bildersuche, und nach einer bestimmten Sache suchst, dann zeigt er dir Bilder an, die Rechte befreit sind. Genau, wo, Rechte, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Creative Commons. Genau. Ist ja so eine internationale Vereinigung, Verein, der quasi ist Creatern oder Künstlern, Verfassern, Autoren, was weiß ich, genau, die Möglichkeit gibt zu sagen, ich möchte das, was ich hier geschaffen habe, zur Verfügung stellen, der Allgemeinheit. Da gibt es dann unterschiedliche Regeln. Entweder ist es Attribution, also du musst jemanden namentlich dafür dann nennen in den Credits. Es gibt Regeln, dass du es manchmal darfst du die Sachen verändern. Also du darfst irgendwie mit Photoshop das Bild verändern oder die Musik zerschneiden. In manchen Fällen musst du es aber genauso nutzen, wie es ist. Und dann gibt es auch solche Sachen wie CC0, also Creative Commons 0, wo du einfach alles damit machen darfst. Du darfst es auch kommerziell nutzen, etc. Das sind halt so die unterschiedlichen Möglichkeiten. Und das ist das, was eigentlich alle YouTuber nutzen. Also sowohl für Thumbnail-Fotos, für Musik, also auch die Musik, die YouTube ja selber in seiner Audio-Library zur Verfügung stellt, ist auch CC. Also Kevin, so Typen wie Kevin MacLeod, bei dem du dir die Sachen holen kannst. Oder eben Sachen wie Epidemic Music, wo ich mich zum Beispiel seit Jahren bediene, ProSieben, also Studio 71. Aber das ist nicht Creative Commons, da musst du ja wirklich für zahlen, das ist eine Lizenz in dem Moment. Und das ist aber halt ein anderer Punkt. Aber es ist ja trotzdem Content von Dritten. Das ist genau das Ding. Da steht, dass du eben keine Möglichkeit hast, das anzufechten. Es steht vor allen Dingen da, also es steht wörtlich da, Channels are getting sanctioned, even if they have the rights to use third-party-Content. Das heißt, wenn du zu mir sagst, David, ich habe hier ein Video gemacht, du darfst diesen Clip in deinem Video verwenden, dann wird dieses Video von mir entmonetarisiert. Wird der Kanal entmonetarisiert. Für 30 und ich kann dann nicht Tage. Mal sagen, ey, Robin Blaser hat gesagt, sondern dann hieß es, nee. Da würde es ja nicht anfechten kannst. Das ist halt genau das Ding. Also es gibt ja öfters mal, dass es falsche Strikes gibt. Jetzt gerade neu, ich hatte jemand im Subreddit auch gepostet, hat Sony aus Versehen jemanden weggestrikt, der Johann Sebastian Bach gespielt hat. Der Komponist ist seit 300 Jahren tot, ne? Da kannst du nichts, da hast du keine Rechte mehr dran. Das passiert ja immer wieder. Gab ja immer Fälle, wo Film-Publisher ihre eigenen Trailer wegstriken, weil sie international vergessen haben, das zu whitelisten. Und so wie es jetzt aussieht, bisher ist es ja so, dass Gaming-Kanäle sich zum Beispiel über Netzwerke bei den Publishern whitelisten lassen. Ne? Genau. Nintendo hatte da immer mal so eine andere Regel, aber du musst quasi bei Let's Plays, bei Spielekritiken musst du dich eigentlich um die Erlaubnis kümmern, dass du die Spiele zeigen darfst. David macht ja viel zum Thema Filme. Eigentlich müsste der bei jedem Trailer und jedem Material, was er nutzt, müsste er vorher sich bei dem Hersteller die Erlaubnis holen. Passiert ja auch teilweise. Bei der Musik. Was ich nicht mache. Also ne, das haben wir ja schon mal angesprochen. Ich kann nicht bei, wenn ich sowas über Remakes mache, kann ich nicht bei dem Rechteinhaber von Ben Hur von 1905 anrufen und sagen, entschuldigen Sie bitte, ich würde einen 7-sekündigen Clip zeigen. Ja. Und ich habe... In Amerika fällt das dann unter Fair Use. Unter Fair Use. In Deutschland gibt es das leider nicht. Dieses Gesetz gibt es hier leider nicht. Und ich bin aber auch so, dass ich wirklich sage, so, ich weigere mich zu glauben, dass wenn ich in so einem Video 3 Sekunden aus diesem Film zeige, dass dann jemand zu Hause sitzt und sagt so, nee, jetzt gucke ich den Film nicht mehr. Ja, ich habe jetzt 3 Sekunden aus Ben Hur gesehen, damit weiß ich alles, gucke den Film nicht mehr. Und dann haben die einen riesigen Umsatzverlust. Genau, und dann sitzt da einer und sagt, David Hein hat uns wieder Millionen gekostet. Ja. So. Ich sehe vollkommen ein, dass man sagt, so, das ist trotzdem der Inhalt von jemand anderem. Aber Reaction-Videos haben wir schon öfter drüber geredet. Genau. Da ist ein Punkt, wo man wirklich drüber nachdenken kann. Okay, aber klar. Wenn man daraus etwas Neues macht und wenn man es vor allen Dingen, wie in meinem Fall, so eine Sache, die lehrend, bildend oder sogar, ne, meistens in solchen Fällen auch so, ich hatte schon Videos, die mir von das Beste, ich hatte darüber gesprochen, Far Cry, warum es die beste Spielereihe ist. Und es wurde von Ubisoft geclaimed oder gestrikt, dann haben wir Ubisoft angeschrieben, so, wollt ihr nicht, dass wir sagen, also es war bei Giga, dann wollt ihr nicht, dass wir sagen, dass euer Spiel das Beste des Jahres ist? Und sie dann, ja, doof, stimmt. Aber war natürlich wieder ein Automatismus, der eingeschaltet ist. Und das ist halt das Ding, die Automatismen sind nicht klug und ich glaube, das ist das, was das zu sein scheint. Du kannst es nicht mehr anfechten und das heißt, wenn irgendjemand deine Musik wegclaimt, die du gekauft hast, wenn irgendwas passiert, hast du erstmal für 30 Tage, einen ganzen Monat, kein Einkommen mehr und musst dich dann auch noch irgendwie krumm bücken, damit du es wiederbekommst. Also du musst es mal weiterspinnen. Also was bedeutet denn das? Also Let's Player. Was bedeutet das für Let's Player? Die haben die Erlaubnis durch ein Whitelisting oder weil sie angefragt haben, aber weil es Content von Dritten ist. Oder generell, wie willst du denn beweisen? Wir haben es ja andersrum musst erlebt. Du ja nicht mehr. Unser Podcast wird ja seit längerer Zeit von jemandem auf YouTube hochgeladen. Genau. Dieser Typ sitzt in Vietnam. Und dieser Typ lädt das auf YouTube hoch. Wir haben YouTube gesagt, ey, nehmt das bitte runter. Woraufhin YouTube gesagt hat, nö, schickt uns mal bitte Beweise, dass ihr das wirklich seid. Und dann haben wir gesagt, so, ja, guck mal, hier ist der Podcast, der wird früher hochgeladen als das Video und etc. und so weiter. Und dann hieß es, ja gut, der hat gesagt, nö, das ist ein Missverständnis. Jetzt müsst ihr einen Anwalt einschalten und jemanden in Vietnam verklagen und beweisen, dass das euer Content ist. Wir müssten jetzt einen Rechtsstreit anfechten. So haben wir uns natürlich gedacht, klemmen wir uns die paar tausend Klicks, die dann da verloren gehen. Darum geht es uns jetzt sowieso nicht. Es ging uns nur darum, dass jemand da aktiv unseren Inhalt stiehlt und für sich dann monetarisiert. Ja. Da macht jemand Klicks mit unserem, auf unseren Nacken, wie Leon Mascher sagen würde. Und das ist so ein Gefühl, das willst du halt einfach nicht haben. Ne? Aber in dem Fall sind das ja wirklich, das ist ja abstrus. Richtig abstrus. Das ist ja, also ich bin mal gespannt, also, weil so wie sich die E-Mail für mich liest, hört sich das an wie eine Warnung vom Netzwerk und nicht eine offensichtliche Ansage von YouTube, oder? Da sind, da wären ja noch die anderen Features. Der zweite Teil der Mail geht dann weiter. Das sind Features, die ich auch kenne, aber die E-Mail liest sich nicht wie eine offizielle Feature-Ankündigung oder Warnung von YouTube. Es hört sich an wie was ein Partnermanager irgendwie vielleicht, genau, international vielleicht rumgeschickt hat DiviMove oder so. Da einfach, vielleicht hat DiviMove auch früher die Warnung bekommen. Aber ich habe das online schon gesehen, dass Leute irgendwie 30 Tage das entzogen haben. Da gibt es ein paar Videos zu, wo Leute das behaupten. Also das Ding ist, es geht halt wieder in so eine Richtung, die nicht das Problem löst. Auf jeden Fall gibt es auf YouTube ein Problem mit urheberrechtgeschütztem Inhalt. Auf jeden Fall gibt es ein Problem mit Leuten, die Fair Use in beide Richtungen missbrauchen. Leute, die einfach irgendwas hochladen und sagen, ja, das habe ich hier so wie bei den Reaction-Videos und sagen so, ja, ich füge dir da was Neues hinzu. Und andersrum genauso Unternehmen, die zum Beispiel einen Jim Sterling, hatten wir ja mal, mundtot machen wollen als Spielekritiker, indem sie sagen so, nee, du benutzt unser Material illegal. Das wird halt einfacher, wenn du kannst ja jetzt wirklich jemanden, der eine Spielekritik macht oder sowas und sagt, das ist ein schlechtes Spiel, kannst du als Publisher jetzt für 30 Tage theoretisch dem die Lebensgrundlage entziehen und ihn potenziell auf ewig mundtot machen, weil er vielleicht die Monetarisierung auch nicht wiederbekommt, weil er sein ganzer Content auf Spielen basiert. Ich meine, für mich ist das Gute, weil ich denke natürlich, mir wurde das auch mit den Worten geschickt, hallo David, diesen Mail haben wir gerade bekommen, wir haben sie gleich an dich weitergeleitet, weil auf wen soll es hier am ehesten bei DiviMove, glaube ich, von allen anderen Partnern trifft es auf mich zu. Ja. Und ich habe halt auch direkt zurückgeschrieben, dass sie sich leider dann darauf gefasst machen müssen, dass sie, weil ne, jedes Netzwerk beteiligt sich ja auch an den Klicks, die du machst. Das ist bei mir, an den Einnahmen, das ist genau an den Einnahmen und das ist bei mir eh verschwindend gering wie bei den meisten, die Gaming-Content auch machen, so, oder weil sich so, da ist der Tausender Kontaktpreis, so nennt man das, noch mit am niedrigsten meistens, also sogar unter einem Euro. Das heißt, mit 1000 Klicks machst du dann nicht mal einen Euro und da kommt am Ende des Monats so wenig Geld rum, dass ich halt auch sage, Leute, dann ist mein Kanal halt bis ans Ende aller Tage entmonetarisiert, mir egal, wenn das dafür bedeutet, dass ich das so machen kann, wie ich will. Weil ich würde lieber keine Videos machen, als kein Geld zu verdienen. Ja, und lieber kein, also lieber kein Geld verdienen, lieber kein Geld als keine Videos machen. Und keine, oder dann auch im Zweifelsfall keine Videos machen, als Videos machen, wo ich vor meinem Regal stehe oder vor einer weißen Wand und sage, Remakes sind gut, weil, und jetzt erzähle ich euch mal. Aber ich zeige euch nichts jetzt davon. Jetzt erzähle ich 10 Minuten, weil es ist eine Movie-Trivia, in die Kamera zu reden, statt zu sagen, guck mal, die Szene, ist das nicht ein krasser Fakt? Ist doch viel cooler. Weil dann kannst du auch zu Jay and Area gehen und dir das Händegewackel angucken. Nichts gegen Jay and Area, aber das ist halt, die beiden sind am ehesten so auf diesem Grad, wo ich noch sage, so, die zeigen zwar auch sehr viele Szenen, aber auch von sich relativ viel, aber da siehst du ja schon am ehesten, was passieren würde, wenn die keine Szenen mehr machen dürfen. Dann hast du diese beiden Gesichter vor einer bleichen Wand und ihrer Couch im Wohnzimmer. Und das ist doch, das kann ich mir nicht unterhaltsam vorstellen. Das Ding ist, es geht ja hier wirklich um Material, wo Leute die Erlaubnis haben, wo sie die Rechte haben. Das kann doch nicht sein. Also auch Zitatrecht, Fair Use sind ja alles Dinge, die es in Deutschland bzw. in den USA gibt, wo du nicht gegenhalten kannst. Und was, also gerade was passiert mit Fernsehsendern, die ihren Content hochladen, und da sind ja dann auch Sachen drin, die von extern kommen. Also es wirkt super, super strange. Gespannt. Also es wirkt für mich so ein bisschen so, um das mal so ein bisschen zu entkräftigen. Was macht Game 2? Was macht Game 2? Ja, oder generell die News-Leute oder was weiß ich, ne? Giga, GameStar, die mit Spiele. Also, genau, und also da wird es so wahrscheinlich wird's dann wieder ein Whitelisting geben. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das offizielle Policy ist, jeden wegzustriken, der irgendwie Fremdmaterial benutzt. Ich glaube einfach, dass die jetzt gesagt haben, wenn wir euch erwischen und ihr tatsächlich Monetarisierung entzogen bekommen hat, wird halt in Zukunft nicht mehr das Video entmonetarisiert, sondern den ganzen Kanal, damit die Strafe härter ist. Was man auch sagen muss, ist verständlich, weil die einzelne Video-Entmonetarisierung straft ja in dem Moment ab, wenn das Video vielleicht super viele Views kriegt und irgendwie viral geht. Aber in den meisten Fällen ist das ein einzelnes Video. Und gerade die Leute, die es am meisten trifft, also die irgendwie Reaction-Videos drehen oder sowas, ne, das war ein Arbeitsaufwand von 30 Minuten. Wenn das in Video entmonetarisiert ist, machst du halt nochmal 10 neue. Ne? Ja, ja. Deswegen macht das schon Sinn in solchen Fällen, wo Leute. Aber ich hätte das dann eher sowas gemacht, wenn du dreimal verstoßen hast oder sowas. Dann wird der ganze Kanal für 30 Tage gestürzt. Auch da wäre es wieder ganz wichtig, wenn sie. Aber auch da musst du anfechten können. Wir hatten ja schon gesagt, neulich hatten wir darüber gesprochen, dass es eigentlich da wie diese menschliche Komponente geben müsste bei YouTubern, großen YouTubern, wo du weißt, so, okay, da müsste man jetzt eigentlich mal drüber gucken, fände ich es ziemlich fair, weil das sind meistens dann eben doch die ihre Lebensgrundlage damit bestreiten. Ich finde in beide Richtungen. Also ich finde, man müsste irgendwie so eine Regel einsetzen, natürlich von Markt zu Markt unterschiedlich, weil du sagst, in Deutschland zum Beispiel, jeder Kanal mit über 1 Million Abonnenten, da gibt es einen Partnermanager, der sich auch jedes Video anguckt. Also nicht einen für alle, aber einen, ne? Es gibt ja tatsächlich auch Partnermanager, die sich um sowas kümmern. Und der guckt sich das Video an, nicht direkt zum Upload, also kein Upload-Filter, nicht bevor es online geht, aber halt so hinterher und kann mit den Leuten dann auch reden und sagen, hey, pass mal auf, sei mal da ein bisschen vorsichtig, damit die Leute nicht von heute auf morgen ihr Ding entzogen bekommen. Ähnlich wie die Landesmedienanstalten das ja auch machen. Wenn die Landesmedienanstalten jetzt sehen, irgendjemand hat verstoßen gegen die Kennzeichnung, dann schreiben die den erstmal an und sagen, hey, ne, wir wollen dir nicht dein ganzes Leben zerschießen. War das ein Versehen? Wenn ja, dann änder's bitte. Und wenn du dich da nicht meldest, wie so ein Leon Mascher das jetzt gemacht hat, dann kriegst du halt eine 5.000 € Strafe. So. Ja. Und das könnte man ja da genauso handhaben. Wenn du eine gewisse Größe erreicht hast oder ein Netzwerk hast oder was weiß ich, ab diesem Zeitpunkt sozusagen kriegst du eine gewisse Toleranz. Und wenn du dann mehrfach dagegen verstoßt oder vielleicht auch nur zweimal dagegen verstößt, dann gibt es halt so ein Strike-System, wo dann halt so, okay, pass auf, jetzt kommen die 30 Tage und du hast aber vorher die Zeit, das anzufechten oder zu korrigieren. Und ja, keine Ahnung, was die sich manchmal denken. Es ist echt schwierig, da durchzublicken. Naja. Wenn was für ganz Kleines für zwischendurch, da muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Man muss es sich eher auf der Zunge zergehen lassen. Melina Sophie, YouTuberin, die, ich weiß nicht, ob sie jeder von euch kennt, aber es ist eine von denen, die ich die Schrank-YouTuberinnen nenne, die sich gerne auch mal in ihren Schrank setzen oder unter die Treppe oder so. Also die Qualität dieser Videos ist wirklich unter Wurst-Qualität. Und erzählen dann 10 Minuten Dinge. Das habe ich nie so ganz verstanden, warum das so groß geworden ist. Melina Sophie ist, glaube ich, auch erst eher durch ihr Umfeld so groß geworden. Um die Persönlichkeit und weniger um die Qualität der Videoproduktion. Aber dann hat die Dame sich so ein bisschen gewandelt, hat dann so Aktionen gefahren, die viele auch gefeiert haben, sich die Haare abgeschnitten, um zu sagen so, ey, ich bin nicht nur eine Frau, weil ich lange Haare habe und ich kann auch anders schön sein. War eine der ersten großen YouTuberinnen, die sich in Deutschland geoutet hat. Genau, die sich zu ihrer Homosexualität bekannt hat. Und da auch in die Richtung auch viele Storys teilt, viel erzählt und auch wirklich Dinge machen. Jetzt hat sie ein Video gemacht, ähnliches Thema, muss ich sagen, vom Thema her, super Sache. Sie hat über Depressionen, Selbstmordgedanken und so weiter gesprochen, was auch gerade in der Zielgruppe, die sie hat, also junge Mädchen, auch ein Thema ist, was mehr angesprochen werden sollte in der Gesellschaft und wo auch mehr Hilfe angeboten werden sollte in der Gesellschaft. Gerade vielleicht Leute, die sich alleine im Internet rumtreiben, weil sie sich da irgendwie reinflüchten oder so. Ne? Und deswegen, tolle Sache. Nur eine Sache ist an dem Video ein bisschen seltsam. David, was ist das? Melina Sophie eröffnet das ganze Schauspiel und ich sage deswegen Schauspiel, weil wir hatten das ja letzte Woche schon mit Katja Krasewitz, wo ich auch schon sage, so, ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn solche Statements oder solche Geständnisse oder solche Lebenswahrheiten immer rauskommen, also wenn die Leute sich... Wenn du gerade viel Geld verdienen kannst, was für ein Zufall. Dann machst du ein Video, ey, ich hatte Depression, ich wollte mich umbringen, mein Vater hat mich geschlagen. So, das ist halt so, klar, also wir waren alle mal Teenager und wir hatten alle dunkle Phasen und es gibt einige, die hatten mehr dunkle Phasen und ich zum Beispiel hätte ein paar Sachen zu erzählen, würde ich nie machen, weil ich halt wirklich so denke, das ist mein Ding, ich muss das nicht ausschlachten. Ja, aber das Ding ist, du kannst es ja auch erzählen und teilen, aber wenn du dann halt das Video mit Product Placement und sechs Werbeunterbrechungen, also du musst erklären, immer diesen Fadenbeigeschmack. Das Video fängt, ich glaube, das Video heißt tatsächlich, könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch, das heißt sowas wie, ich wollte nicht mehr leben, Fragezeichen oder so. Also wirklich so ein krass trabantischer Titel. Natürlich. Und es fängt an mit, ich habe übrigens neue T-Shirts in meinem Shop, melinamerchshop.de, kauf jetzt mein neuer Pulli. Übrigens, ich wollte mich umbringen. Ja. Ne? Und das ist halt so, Was? Ja, also warum? Das warum, passt nicht. Warum? Also du kannst doch gerne deinen Merch promoten und du kannst auch gerne so ein Video zu dem ernsten Thema machen. Ich finde das wirklich wichtig. Aber warum muss beides im selben Ding stattfinden? Es wirkt halt so, als hättest du gewusst, das ist ein Video, auf das werden viele draufklicken, ja, weil es halt ein clickbaitiger Titel ist. Lass doch mal schnell meinen Merch pushen und vorne rein und dreimal Werbeunterbrechung schalten. Das ist für mich jetzt gar, also ne, ich denke, das für manche mag das wie Nitpicking wirken, so weil wir uns ja an solchen Sachen gerne mal ein bisschen aufhängen. Die Sache ist eher für mich. Gewinnt, ich krieg ein Bild für solche Leute. Für mich formt sich da einfach so was Negatives, wo ich dann beim nächsten Video, ich meine, von ihr weiß ich schon, auch in einem halben Jahr habe ich das nächste Video zu erwarten. Dann hat sie wieder irgendeine Geschichte, da fällt ihr dann ein, Moment mal, als ich 12 1/3 war, war es dann nicht so, dass mir einmal mein Kopf in die Suppe gefallen ist, vielleicht hat mich mein Vater da reingetunkt. Vielleicht wurde ich ja misshandelt. Vielleicht erzähle ich das auch nochmal, gerade auch passend, wenn ich neuen Merch rausbringe. Und das ist halt so, ach, das muss nicht sein. Das ist so, wann immer wir sagen so, YouTube steht nicht gut da, weil wir als YouTuber von außen, ne, jemand, der auf YouTube guckt, ja, und so ein, sich anschauen möchte, was machen da Leute für Content und dann sowas sieht, bekommt direkt mit, also okay, solche Leute sind da. Also, solche, dieses Manipulative, dieser Dauerkonsumgedanke. Ich finde das dramatisch und deswegen spricht man es einfach an. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, ich finde das in jedem Fall irgendwie uncool. Also es gibt im neuen Video von Max von Hand of Blood, Max ist auf der Gamescom, hat einen Blog gemacht, wie ist die Gamescom, und da wird das Video mittendrin für seinen neuen Merch unterbrochen. Auch da denke ich so, ah, das ist ungelenk, so das ist so. So, muss denn das sein? So, ist es so? Aber da streiten wir uns ja gerne drüber. Ich bin der Meinung, dass das voll okay ist, in Werbeunterbrechungen einzubauen in den Content, weil das ist halt, wie Werbung funktioniert. Also ich finde also natürlich ist es geiler, wenn die Werbung so durchfließt und so weiter, aber aus Verbrauchersicht vielleicht sogar ein bisschen fragwürdig, wenn es so unterschwellig passiert. Aber muss alles noch aus Konsum, Verbrauchertum? Nein, muss es nicht, aber wenn du natürlich Merch hast. Kann nicht ein Video auch einfach nur Spaß machen? Muss alles immer verkauft werden? Nein, natürlich, es muss nicht in jedem Video der Fall sein. Ja. Gamescom ist teuer, keine Ahnung, vielleicht war es auch die Gelegenheit, wo Merch rausgekommen ist. Ich weiß es nicht, ne? Ich habe das Video jetzt auch gar nicht gesehen. Aber Gamescom ist teuer, aber sie hat hat da sicherlich auch andere Sachen gemacht. In dem Video geht es ja schon nur darum, wie wir es letzte Woche gesagt haben, dass er halt eine Woche lang auf dem Fortnite-Stand war und keine weiteren Spiele gesehen hat. Dass also die Spielekultur Hand of Blood zwei völlig parallele Wege auf der Gamescom gelaufen sind. So was, wie wir letzte Woche schon sagten, fein ist, so wenn du Also ich verstehe, was du meinst. Ich finde es nicht dramatisch, Werbung zu machen oder auch Werbeunterbrechungen zu machen. Aber ich bin bei dir. Klar sollte nicht jedes Video nur mit Werbung gespickt sein. Und klar sollte es, und das ist das Ding. Macht Max ja auch nicht. Das soll ja gar kein anderes sein. Aber man sollte halt vor allem auch den Content auswählen, in dem die Werbung stattfindet. Und wenn halt dein Video über Selbstmord ist, dann vielleicht in dem Moment kein Werbung machen, sondern erstmal das Video für sich alleine stehen lassen und lieber, wenn du Werbung machst, dann mach doch Werbung für eine Support-Hotline oder das hat sie bestimmt auch gemacht. Aber ne, was ich meine, so dann nutze doch diesen präsenten Spot am Anfang für such dir Hilfe, hier gibt es fünf gut gemeinnützige Organisationen, die das irgendwie machen oder so. Musst du jetzt nicht doch dein Merch damit reinpacken. Aber ich finde es an sich toll, dass sie die Themen anspricht. Es wirkt halt in dem Kontext, dass es halt dann so monetarisiert ist, wirkt es halt so. Aus ihrem Mund kann ich es nicht ernst nehmen. Wahrscheinlich teilt sie was sie wirklich beschäftigt. Und ich möchte ihr nicht vorwerfen, dass dem nicht so ist. Aber es wirkt halt so, dass es halt so kommerziell ist. Und das ist das, was du meinst sozusagen. Es wirkt dann auch so, als würde sie jetzt in 3 Jahren wieder über das Thema reden, wenn sie halt gerade mal wieder Geld braucht, anstatt dass sie drüber redet, weil sie es gerade wirklich selber beschäftigt. So wirkt es dann nach außen. Also es schadet ihr selber Es entwertet die Message, wenn du vorher sowas bringst. So. Aber wie gesagt, ist möglicherweise Nitpicking für den einen oder anderen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es mal ein bisschen weniger wieder ich verkaufe dir das, bitte nimm das, ich werde nur groß, weil wenn du hier hinklickst, wenn du das favorisierst und wenn du morgen mein neues Album vorbestellst, so das ist irgendwie, das ist so das zieht YouTube mittlerweile durch. Kommen wir zum zu den seriösen Medien, David. Ja. Zu den Leuten, die wirklich noch Der Typ regt guten mich Content mega machen. Auf. Ich könnte bei dem, also wirklich, ich sitze bei Twitter manchmal wirklich da und denke mir so, ich will dem jetzt schreiben, Junge, wenn ich dich in Berlin sehe, ich hau dir auf die Fresse. Ich glaube, das ist Androhung einer Straftat. Wenn ich dich sehe, ich hau dir auf die Fresse. Ich laufe ja immer wieder am Axel-Springer-Gebäude vorbei. Aber ich glaube, da hätte ich großen Spaß dran. So, weil ich denke mir bei dem so lieber nicht mal. Das ist so ein. Also, wir vielleicht erwähnen wir kurz, so um wen es geht. Es ich geht um. Nicht aus, es geht um Julian Reichelt. Der Chefredakteur von Bild insgesamt oder Bild.de nur? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Ich glaube, doch von der Bild, weil er schreibt ja auch super viele Kolumnen. Ja, okay. Auf jeden Fall, der hat das ja immer mal übernommen von Kai Diekmann, glaube ich, damals. Kai Diekmann, genau. Und der da übrigens immer noch in dem Gebäude arbeitet, der lief mir neulich da entgegen. Aber was spannend ist, Julian Reichelt hat es tatsächlich geschafft, finde ich, die Bild und auch seine Außenwirkung als Chefredakteur, wo Kai Diekmann auch nicht der beliebteste Mensch aller Menschen ist, es geschafft, das noch schlechter zu machen, was halt echt eine Leistung ist. Also der Diekmann war schon so ein gelackter Typ, mit so einer ausgelebten Arroganz, wo man immer wieder schon dachte, so, boah, naja, das sind so Typen, wenn die auf der Party auf dich zugehen, dann haust du dir dein Whisky Sour schnell hinter die Binde, damit es nicht mehr so zwiebelt, gehst am besten um die Ecke, sagst, hey, sorry, ich muss auf Toilette und gehst dem weit aus dem Weg. Und Julian Reichelt setzt da nochmal einen drauf und hat, wie gesagt, aus diesem ohnehin schon rotzigen Scheißmagazin, was wirklich jeder, ich bin neulich an der Straße vorbei gelaufen, auflagenstärkste Zeitung in Deutschland. Da saß jemand an der Ecke und hat die gelesen. Und ich dachte, ich habe mir in meiner kleinen Traumwelt vorgestellt, wie ich zu ihm gehe, ihm die Zeitung aus der Hand reiße und sage, die liest man nicht. Zerknülle und auf den Boden werfe und weitergehe. So, ich habe es natürlich nicht gemacht, so weil ne, ich sowas gehört sich auch nicht. Aber es ist so, ich will solche Leute durchschütteln, die dieses Magazin auch unterstützen. Durchschütteln, also auch einfach wachrütteln. Genau. Weil, also was jetzt... Ich meine, man muss sagen, was Reichelt im Alleingang geschafft hat, ist in den letzten 2 Jahren dieses Magazin von einem Schmierenblatt zu einem populistischen, stark rechtstrendigen Magazin zu einer Zeitung auszubauen, wo man ich hatte jetzt so eine schöne Collage gesehen, hat jemand geschrieben, wo kommt denn der Hass wohl her? Und hat darunter alle Titelbilder der Bild der letzten 2 Jahre zusammengefasst, wo sie über Flüchtlinge, über die Merkel, wo sie wirklich so... Özil war ja auch wieder so ein Thema. Und mit so richtigen Hassbotschaften als fette Überschrift gearbeitet und haben. Und es ist die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland. Es ist die Zeitung, die am meisten Leute lesen und die auch natürlich gerade Leute lesen. Ich glaube, so Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung hat ein anderes Klientel als die Bild-Zeitung, würde ich einfach mal sagen. Hast du das Video von Valulis gesehen gestern? Nee. Der hat was zu diesen ganzen... Klatschblättern. Zu Freizeit heute. Und so, was wir ja auch bei unserer Live-Show hatten. Ist das unsere Lästerschwester der Woche, Valulis? Ist unsere Lästerschwester der Woche, kann man so sagen, ja. Unsere Lästerschwester der Woche, das ist ja ein Format, was wir jetzt auch einführen wollten. Der hat über Klatschblätter geredet und da sagt er, also im Grunde nicht viel mehr, als wir Lästerschwester nicht schon längst Lange. Mit Hilfe von Übermedien, die kommen in dem Video sogar vor, mit denen wollten wir doch auch irgendwie mal was machen. Nette Jungs. Haben wir auch schon nominiert als Lästerschwester. Genau, und da sagt er, dass all diese Klatschblätter, es sind ungefähr 30 bis 40, eine 5 Millionen Auflage haben im Monat. Und das ist, ich glaube, das 4- oder 5-fache von Spiegel, Fokus und der Welt. Also diese ganzen Mistmagazine werden so viel häufiger gelesen und die Bild ja eben auch. Ja. Das macht halt eben Schlagzeile. Ja, und das macht Meinung. Das ist ja sogar der Slogan. Ja. Und Julian Reichelt ist ja mittlerweile auch so, dass er immer wieder Kolumnen schreibt, wo er ganz klar, also rechtstrendige, möchte man sagen, wo er gegen Flüchtlinge wettert, gegen die Politik von Merkel wettert und so. Und genau da in diesen Tonus reiht sich, was wir bei so Leuten wie Tim Kellner auf YouTube sehen oder eben bei der AfD, wo du sogar vermuten musst, dass da irgendwelche Zusammenhänge vielleicht sogar bestehen. Ja. Also ich würde sagen, dass das auf jeden Fall da reinspielt. Wobei ich sagen muss, also ich finde das immer so schwierig, das zu sagen. Etwas gegen Politik zu sagen oder Merkel für etwas zu kritisieren oder auch über das Flüchtlingsthema zu diskutieren, ist ja eine Sache, die nicht, das ist ja eine legitime politische Meinung. Exakt, das Problem ist, dass halt diese Fehlinformationen oder dieser angestachelte Hass oder diese, weißt du, diese Überschriften wie dieser Flüchtling hat ein iPhone 7 und 50.000 Euro in der Tasche vom deutschen Staat? So viel kosten uns diese Ausländer. Ja, so, genau. Es sind ganz klar auf Hetze ausgerichtete und hassinduzierende Überschriften. Absolut. Und jetzt hat er halt wieder was gemacht, was halt, das hat mit Journalismus nichts zu tun. Und da ist es halt, da geht es ja nicht darum, dass er eine politische Meinung hat, über die man diskutieren kann, sondern dass er wirklich anscheinend nach außen hin versucht, Dinge in eine gewisse politische Richtung zu drücken. Und zwar, was jetzt vorgefallen ist, man muss dazu sagen, keine Ahnung, wie viele Journalisten bei Axel Springer arbeiten, aber ich würde mal schätzen, es sind wahrscheinlich über 1000 insgesamt, jetzt nicht nur bei der Bild, aber dieser ganze Komplex von Axel Springer. So viele Leute hat er potenziell zu seiner Verfügung. Oder auch bei Bild, da sitzen auch eine Menge kompetente Journalisten bestimmt. Und zwar hat er getwittert, ein Foto und einen Tweet von jemandem, der wohl angeblich, ich habe das nicht geprüft. Feine seine Fischfilet. Also die Person, die das getweetet hat, kommt wohl von der NPD angeblich. Der hat ein Foto getweetet, das hat er dann retweetet, von einem der Jungs von Feine seine Fischfilet, wie der angeblich in Chemnitz einen Hitlergruß macht. Und hat dann gepostet, so irgendwie so, Feine seine Fischfilet macht Hitlergruß. Interessant, aber an diesem Foto ist auch irgendwie so ein Pixel, könnte auch eine Fälschung sein. Wer weiß, kann jemand helfen? Also so, ne, es ist jetzt nicht der genaue Wortlaut, ich habe es nicht vorgelesen, ich zitiere das gerade aus dem Kopf. Klingt so, aber so in die Richtung. Und er setzt quasi so ein bisschen, also dieses so, könnte sein, dass er das wirklich gemacht hat, aber prüft doch mal. Und durch dieses prüft doch mal, das ist ja dieses typische Fake News. Ne? Jetzt kommen wir beide Seiten und sagen, ja, es ist Fake, nee, es ist nicht Fake. Also du stachelst damit dieses an, dass du nichts mehr glauben kannst und setzt die Jungs von Feine Sahne Fischfilet, die, da gab es ja nochmal ganz andere Debatten wegen Verfassungsschutz und so weiter, in so einen Kontext und lässt das einfach stehen. Das Geile ist, er fragt seine Community auf, seine Follower, ganz Deutschland eigentlich, das für ihn mal bitte zu recherchieren, ob das Fake sein könnte. Während er da 1000 Journalisten sitzen hat, das ist deren Job, das zu tun. Das ist auch sein Job als Journalist, das zu tun. Das ist ja reine Manipulation. Das natürlich. Ist ja, dieser Tweet ist ja nur deswegen. Ja, vor allem, weißt du, wie einfach war, rauszufinden, dass das eben ein Fake ist? Also mal abgesehen davon, dass die Person, die es getweetet ist, als jemand, der wohl angeblich vorher in der NPD war, nicht die beste Quelle ist, wenn der Einzige ist, der das tweetet. Das war einfach auf Instagram, auf dem Instagram von Feine Sahne Fischfilet, ein Screenshot, wo er winkt zum Gruß. Da hat jemand quasi ein Freeze-Frame gemacht und aus diesem Winken die Hand ein bisschen gedreht. So ist dieser Pixelfehler entstanden, den er da auch ja genannt hat. Und hat das zu einem Hitlergruß umgewandelt. So, das Ding ist, da ist genau ein Klick zu lesen. Also, ich meine, du siehst ein Bild von der Location. Ja. Was denkst du denn so, wo kann das herkommen? Entweder ein Journalist hat da ein Foto von gemacht, okay, der hat es aber irgendwo anders gesehen. Entweder jemand hat, eine Privatperson hat das gepostet oder hat ein Foto gemacht, der hat das irgendwo gepostet. Okay, dann mache ich Reverse Image Search in Google. Ja, ja. Dauert genau 3 Sekunden. Typisch, das ist das Mittel, was jeder Journalist nutzt. Oder Nummer 3, das ist ein Foto, was sie selber gepostet haben. Der dritte Schritt, den ich mache, ist, ich gehe auf deren Instagram-Account. Oh, lustig, das letzte Video, was sie gemacht haben, da sehen die genauso aus, mit derselben Kleidung, an demselben Ort. Ich gucke mir das Video mal an. Oh, da ist genau der Frame. Oder du rufst bei der PR-Abteilung von denen. Also jeder von denen hat einen Berater. Ja. Dann rufst du mal bei Feine Sahne Fischfilet an. Und hätte denen gesagt, ey, guck dir mal bitte unser letztes Instagram-Video an, da ist genau dieser Shot. So arbeiten richtige Journalisten. Ja? Das, was Julian Reichelt gerne wäre. Mich hat diese Woche, ich kann nur jedem empfehlen oder nicht empfehlen, geht auf den Twitter-Kanal von J. Reichelt. Das ist wirklich für mich, bei Trump denke ich mir schon immer so, boah, jeden Tag kriege ich das Kopfschütteln. Aber bei Julian Reichelt kriege ich richtiges Kotzen. Weil der hatte dann sich auch vorher da eingereiht, weil der Bundestagspräsident, der Bundespräsident, so rum, der hatte Frank-Walter Steinmeier. Genau, Steinmeier hatte nicht oder hatte sich eingereicht, der hat irgendwas retweetet. Nee, genau, der hat bei Facebook zudem hatte die Veranstaltung in Chemnitz. Wir sind mehr, hat er geteilt. So, und dann hat Julian Reichelt eingelenkt so in diese Diskussion, die natürlich aus AfD-Reihen zum Teil kam, beziehungsweise aber auch aus CDU oder CSU-Reihen, wo Leute sagten, Moment mal, wie kann denn das sein, dass Feine Sahne Fischfilet, die ja in ihren Texten so Sachen wie Laufbullenschwein oder Laufbulle oder so, solche Nachrichten, also Hass gegen die Politik oder Hass gegen die Polizei verbreiten, wie kann es sein, dass so eine Veranstaltung dann geteilt wird? Wo ich dann denke, darum geht es doch gar nicht. Also die Message, Message ist doch eine ganz andere. Und vor allen Dingen, Feine Sahne Fischfilet, ich habe mehrere Analysen zu dem Song auch, um den es ging, gelesen, wo sie sagten, innerhalb des Songs hat das einen ganz anderen Kontext. Wenn du nur diese Zeile rausnimmst, Das ist so wie Hitler im Hirn von Marty Fischer und Frodo, wo sie ja quasi sozusagen mit einem rechtsradikalen Song sozusagen das Gedankengut ein bisschen angreifen. Und da musst du aber auch genau hinhören, was der Songtext ist. Das ist ja der Witz des Ganzen. Ja, ja, und das ist halt, die sind aus dieser Punk-Ära dann auch. Und da singen diese auch so Sachen, wie damals God Save the Queen. Und das ist halt alles, also, wird das, also jeder Journalist oder jeder Mensch, der halbwegs gute Absichten hat oder jemand, der nicht wie Julian Reichert alles brennen sehen möchte, würde das recherchieren, würde das in den Kontext setzen, würde. Ich bin mir sicher, dass er das wahrscheinlich Scheiße in dem Kontext sogar hatte, aber gedacht hat, so, hey, ist so eine lustige Sache, um ein bisschen Propaganda und Fake News zu verbreiten. Und also, und das ist der Unterschied zu Kai Diekmann. Kai Diekmann war einfach nur so ein gelackter Vogel, der bei der Bild, der vor allen Dingen auf Twitter hat Kai Diekmann genutzt, um eben so relativ ironisch mit Kritik umzugehen, um Kritik abzustreifen, um dann Leute zu retweeten, die ihm Beistand geleistet haben und so. Also für den war das eher so ein Tool, um zu sagen, ach ihr, was könnt ihr denn? Aber Julian Reichelt, für den ist das regelrechte Massenmanipulation. Und der nutzt das nochmal über die Bild hinaus, nutzt der das nochmal als Treppchen, um seine eigenen, ich kann nur sagen, Ideologien in die Welt hinaus zu posaunen. Und das finde ich einfach, ich finde das krass, diese Person als Chefredakteur der Bild eingesetzt ist und dass da keiner da sitzt. Klar, weil er wahrscheinlich auch, das wird massive Verkaufserfolge haben. Das ist halt genau die Frage. Also manchmal bin ich mir auch unsicher, ob der selber diese politische Ideologie teilt oder ob es einfach das ist, was sich am meisten verkauft. Das ist ja genauso wie den Diskussionen, die wir bei den Spiele-Webseiten haben. Welcher Mensch kann denn das mit sich vereinbaren? Das Hardcore-Kapitalisten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ne, also auch um auf dieses feine Sahne-Fischfilet-Thema zu kommen, ich finde es ja völlig legitim zu sagen, dass auch Punk und auch irgendwie linksgerichtete Musik genauso für die Inhalte in dem Text kritisiert werden kann, wie man das auf der anderen Seite tut. Aber darum ging es ja nicht in dem Tweet. Da ging es ja darum, dass diese Aktion sich gegen Rechtsradikale stellt. Und dann zu sagen so, du promotest jetzt eine Aktion, wo aber die und die dabei sind, anstatt darauf einzugehen, dass der Bundespräsident sich gerade dafür einsetzt, gegen Hass, zeigt ja auch, was deren Mindset ist. Also wenn die haben ja dann in dem Moment auch die Sache in den Hintergrund gerückt und dann ging es plötzlich wieder darum, wer da dabei ist und nicht darum, dass da irgendwie 65.000 Leute auftauchen, die Position und Haltung zeigen gegen das, was da passiert. Dieses ganze Thema ist, also mich wühlt das zum Teil sogar so ein bisschen auf, gerade mit dem, so wie dich Trump aufwühlt. Ja. Und wir wirklich jede Woche was haben, wo wir hier sitzen. Jede Woche. Ich hoffe, ihr habt da tatsächlich noch Spaß dran. Wir kriegen ja immer noch Nachrichten. Ja. Bei Reddit gibt es viele, die sich beteiligen und Themen zusteuern. Aber schickt uns gerne mal Feedback. Also wir reden natürlich viel über dieselben Themen, weil es die Themen sind und die sich auch immer weiterentwickeln. Aber schreibt uns doch mal, was ihr dazu denkt, sowohl zu den Themen als auch zu der Vielfalt oder was euch am besten gefällt auf Reddit. Also konkret muss man auch mal die Frage stellen, haben wir uns auch schon gestellt. Wann ist der Punkt erreicht, wo wir uns im Kreis drehen? Also auch wo wir dann sagen, so, okay, jetzt hat man dann, schon wieder hat Leon Mascher, also der hat diese Woche zum Beispiel so eine 5.000-Euro-Strafe. Wann ist der Punkt gekommen, wann sagt man das nochmal? Das filtern wir ja selber schon, aber es ist auch spannend zu sehen, wie ihr das seht. Wollt ihr überhaupt noch was über Trump wissen? Sollen wir uns mit so Themen wie Julian Reichelt ein bisschen weiter davon entweg? Weil wir fingen ja eigentlich mal an so mit sehr YouTube-lastig. Schon sehr politisch geworden Teil manchmal. Gerade ist halt auch nicht so viel los bei YouTube, dass man sagen würde, man könnte so einen Podcast damit füllen. Aber da wäre Feedback ganz gut, damit wir wissen, was würdet ihr uns wünschen? Entweder bei Reddit, den Lästerschwestern. Oder Twitter oder Instagram. Soundcloud. Ja. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben, da dann auf den privaten Kanälen. Wir wurden jetzt angehalten, ob wir einen Lästerschwestern-Sammel-Account bei Twitter oder so machen, wo wir dann auch mal sagen, wir haben so viele Accounts, auf denen wir schon nichts posten. Wir brauchen nicht noch einen, auf dem wir nichts posten. Wenn, dann machen wir das in dem Subreddit. Also da habt ihr auf jeden Fall. Genau, also diese Woche haben wir leider nicht bekannt gegeben, dass er ein bisschen später kam, aber ihr werdet es alle überleben. Ja. Und das ist aber generell eine gute Frage. Der Podcast kommt tatsächlich manchmal Dienstag, manchmal Mittwoch, manchmal Donnerstag und manchmal Freitag. Wir legen es schon so fest, dass er meistens am Donnerstag kommt. Aber je nachdem, wie unsere Woche auch verläuft, manchmal haben wir am Donnerstag halt einfach schon einen Termin, nehmen wir schon am Mittwoch auf oder halt dann erst am Freitag. Genau. So, aber damit entlassen wir euch bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ihr seid alle entlassen.